1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid und wir freuen uns auch, dass wir jetzt hier sein können und die Stunde live senden können. Nochmal dickes Entschuldigung wegen gestern, wir hatten ja eine Panne, aber das ist jetzt alles sehr, sehr gut behoben und ich hoffe, dass wir jetzt gut durch die Nacht während der Sendung kommen können. So, freie Themennacht wie immer freitags. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht gleich los mit dem Marcel. Marcel ist 25. Hallo Marcel. Ja, hi. Hi. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil kommt ja nicht so oft vor, dass man mit dir reden kann. Völlig normal. Und ja, deswegen, also ne, wenn ich mich ein bisschen verbabbel, ich hoffe, ich kriege das alles so hin. Wir verzeihen es dir. Um was geht's denn, Marcel? Und zwar geht es eigentlich weniger um mich, sondern mehr um meine Freundin. Und zwar, ich bin jetzt seit 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Wir haben uns auch schon verlobt und das läuft im Endeffekt auch eigentlich alles ganz super, bis auf, dass sie eben halt GAS hat. Also GAS, um das mal eben vorwegzunehmen, das ist generalisierte Angststörung. Und generalisierte Angststörung bedeutet, dass sie vor allem Angst hat? Ja, genau. Im Grunde genommen kann man erstmal so sagen, pauschal, dass man Angst vor allem hat. Natürlich ist das natürlich dann auch immer ein bisschen bedingt, wie die Leute in ihrer Umgebung natürlich dann auch mit dir umgehen. Und es ist dann natürlich auch von ihrer Verfassung halt, wenn es ihr besser geht, dann prägt sich das nicht so stark aus. Wenn es ihr schlechter geht, natürlich umso stärker. Aber im Grunde genommen... Hat sie das seitdem ihr zusammen seid? Nein, das hat sie schon länger. Ich habe sie kennengelernt, obwohl sie die Krankheit hatte, was auch wohl mit sehr, sehr vielen Komplikationen voranging, dass ich sie überhaupt kennenlernen konnte und dass man überhaupt auch erstmal anfangen konnte, überhaupt eine normale Beziehung aufzubauen, halt einfach eine freundschaftliche Beziehung. Ja, sag doch mal so, vielleicht so ein paar Beispiele aus dem Alltag, woran man sich das dann klar machen kann, wie sehr deine Freundin leidet und wie sie vor allen Dingen leidet. Ja, das sind wirklich echt total banale Dinge. Das ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mit ihren Eltern oder wenn ihre Eltern alleine einkaufen gehen und dann ist dann zum Beispiel diese Frage und auch eben halt diese Hoffnung, dass sie vielleicht nicht losfahren und habt ihr euer Handy mit, kann ich euch jederzeit erreichen, wenn ich euch anrufe, kommt ihr dann sofort nach Hause und das ist dann, wie gesagt, das ist bei den kleinsten Sachen halt. Okay, das ist ein Beispiel, sag mal noch ein Beispiel. Dass wenn ich mal mit ihr irgendwie rausgehe, zum Beispiel sie kann nicht großartig weit weg, aber wenn ich innerhalb des Ortes mit ihr versuche einkaufen zu gehen, dann auch, dass sie immer die Sicherheit hat, wenn wir an der Kasse stehen und ich nach Hause will, gehst du dann sofort mit mir nach Hause, lässt du da alles stehen und liegen oder wenn man in der Bank ist. Moment, sie steht mit dir an der Kasse und sagt, würdest du unter Umständen direkt mit mir nach Hause gehen, wenn ich das will? Sowas. Also sie beugt quasi ihrer Panik vor. Ja, aber das ist ja das Problem. Also so sehe ich das. Weil sie versucht, ihrer Panik vorzubeugen, macht sie sich umso mehr Panik. Ist schon klar. Sag noch ein Beispiel. Du hast gerade gesagt, dass sie gar nicht viel rausgeht. Nee, weil sie schafft es. Das ist einfach, das sind ihre Ängste. Das ist, sie hat Angst, dass irgendwie, wenn man rausgeht, irgendwas passiert. So, das ist, wenn wir uns vorstellen, es könnte ja ein Autounfall passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist unheimlich gering, so wie ein Wechsel im Lotto, dass man da als zum Beispiel als Fußgänger involviert ist. Verstehe, aber für sie ist das eine Riesengeschichte, eine Riesenangst. Ja, genau, das ist auch, und das ist, das heißt, das sie geht, bei sie, Kleinigkeiten an. Ja, das heißt, sie geht alleine gar nicht raus? So eigentlich nicht, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz selten. Welche Ängste hat sie im Haus? In der Wohnung? Ja, Angst alleine zu sein. Angst, zum Beispiel, als ich sie kennengelernt habe, hat sie mir zum Beispiel immer gesagt, ist es schlimm, wenn ich nicht die Tür aufmache, auch jetzt noch. Was hat sie gesagt? Ich bin mittlerweile jetzt ja schon gut 2 Jahre. Nein, mit der Tür. Was hat sie? Ob es okay ist für mich, wenn sie Angst hat, die Tür aufzumachen, ich vor der Tür stehe. Ach so. also, und das sind, ja, wie gesagt, also für uns normale Menschen im Endeffekt klingt das total banal. Aber wie habt ihr euch kennengelernt, wenn Sie unter einer solchen extremen Erkrankung leiden? Zufällig, übers Internet. So, und ja, ich habe ja selber auch, also ich bin ja auch kein unbescholtenes Blatt, ich hab auch Probleme gehabt, habe das aber alles so weit im Großen und Ganzen auch alles überwunden, mir geht's auch eigentlich ganz gut. Was hast du für Probleme gehabt? Ja, ich habe Depressionen ganz lange gehabt, durch meine Vorgeschichte, durch familiäre Probleme, aber ich kann damit, heute kann ich darüber lachen im Endeffekt. Hast du es im Griff? So, ja, klar, natürlich, also ich brauche auch keine Medikamente. Wie alt ist deine Freundin? Die ist ein Jahr jünger als ich. Ein Jahr jünger. Sie, aufgrund dessen, dass sie so viel zu Hause ist, ich gehe davon aus, dass sie nicht arbeitet, auch nicht von zu Hause aus arbeitet, oder? Nein, kann sie nicht. Weil da auch, also da ist auch eben halt die Sorge eben halt auch gerade eben bei Arbeiten, was ich auch irgendwo verstehen kann als Arbeitgeber, könnte ich so jemanden auch nicht einstellen, weil man immer, weil, ja. Natürlich, das ist die geht ja im Endeffekt zum Chef und sagt, ja, wenn ich aber nach Hause will ich nach Hause. Wie lange arbeitet sie schon nicht mehr? Sie hat noch nie gearbeitet. Ach, sie hat noch nie gearbeitet? Nee, sie hat das seit knapp über 10 Jahren. Ja, es hätte ja sein können, dass es am Anfang so gering ist, dass sie doch hätte arbeiten können. Aber sie war zu der Zeit eben halt, ist sie noch zur Schule gegangen, also ganz am Anfang. Und dadurch, also ist sie in der Schulzeit gekommen, dann hat sie natürlich die Schule abgebrochen, weil sie sich nicht mehr getraut hat, nach draußen zu gehen. Bist du ihr erster Freund? Ja. Ja, also das ist auch irgendwo. Nun stelle ich mir das ausgesprochen schwierig vor. Du hast ja nur so Andeutungen jetzt gemacht, aber schon doch einige Beispiele genannt. Ja, und was mein größtes Problem ist, ich fange im September mein Studium an. Und dadurch, dass ich mein Studium anfange, steht natürlich jetzt so ganz stark unsere Beziehung auf die Kippe, weil sie natürlich durch diese Angst hat sie natürlich. Das ist, also ich kann da wirklich. Warum hat sie Angst? Teilweise nur drüber lachen. Warum hat sie Angst? Weil ich mir diese Sorgen nicht machen. Ja, sie hat Angst, dass ich irgendjemanden kennenlernen könnte, den ich vielleicht lieber mag als sie und der nicht krank ist. Gut, aber die Angst, die hätte sie doch bisher auch haben können. Was hast du denn bisher gemacht? Du fängst jetzt mit dem Studium an. Was hast du vorher gemacht? Ich habe vorher jetzt so gearbeitet, bin vorher arbeitslos gewesen eine Zeit lang, habe natürlich dann auch mich auf Jobsuche begeben, habe da auch wieder angefangen zu arbeiten. Du warst eingebunden in einen Alltag. Das heißt, da hätte sie ja eigentlich die Angst auch haben können. Warum hat sie jetzt diese besondere Angst durch das Studium? Ja, weil wenn man ja so in der Regel arbeiten geht, dann ja hat man ja bei den meisten Jobs hat man weniger mit den Leuten, die man mit denen man arbeitet, privat zu tun. So, also, Studentenleben, da lernt man dann viele Leute kennen und trifft sich wirst du denn in dieser Stadt, in der ihr jetzt wohnt, wirst du da auch studieren? Nein, also sie wohnt auf dem Dorf und ich wohne ein Dorf weiter. Und die Stadt ist aber auch, das ist also mit dem Zug sind das von der Stadt bis zu ihr vielleicht 20 Minuten im Höchstfall. Es hätte ja noch schlimmer kommen können, wenn du jetzt in eine ferne Stadt zum Studium gegangen wärst. Nee, das will ich auch gar nicht. Ich will ja auch in der Nähe sein, weil ich fühle mich hier ja auch wohl. Ihr wohnt nicht zusammen? Das kann ich nicht. Also das kann ich nicht, wie du das aushältst. Schon seit 2 Jahren in so einer Situation zu leben, das ist doch sehr belastend für dich auch. Ja, klar, aber ich sag mir so, es muss ja auch irgendwo, ich weiß ja selber, dass ich ja auch, wie gesagt, weil ich ja auch Probleme hatte und man sieht irgendwo auch immer so ein kleines Licht am Tunnel. So, und ich denke mir auch, dass sie das auch schaffen kann und ich weiß auch, Was macht sie denn? Ist sie denn oder war sie schon mal in einer und ist sie oder war sie in einer therapeutischen Behandlung? Ja, ist sie. Ist sie. Hast du denn den Eindruck, dass sie leichte Fortschritte macht? Ja, das ist das Gute. Also sie macht Fortschritte, aber sobald irgendwie jetzt eine Kleinigkeit kommt, die ihr nicht passt, kann man nicht sagen. Wo sie Angst hat, dass sie vielleicht irgendjemanden, dass er sich ein wenig von ihr entfernt, kommt. Wie jetzt zum Beispiel mit deinem Studium. Ja, genau. Und dann ist der Rückfall sofort wieder da. Und dann macht sie, wenn sie dann einen Schritt nach vorne geht, dann dadurch geht sie dann wieder 3 Schritte zurück. Ihr könnt doch eigentlich gar nicht so ein ganz normales Paarleben führen. Das geht doch gar nicht. Ihr könnt nicht ins Kino gehen, ihr könnt nicht in Urlaub fahren. Ja, jedes Rausgehen ist kompliziert. Ja, klar, natürlich. Da hast du vollkommen recht, auf jeden Fall. Aber ich sag mir auch, ich bin ja, ich wusste es ja von Anfang an. Mhm. Also ich wusste ja von Anfang an, dass das keine normale Beziehung wird. Ihr habt diese Zeit also, eigentlich immer so in euren Wohnungen zugebracht? Ja, also bei ihr. Bei ihr. Sie kann auch nicht zu mir. Ach, sie kann nicht zu dir? Nein, das schafft sie nicht. Sie schafft es auch nicht, bei mir zu schlafen oder sonst irgendwas. Und bei ihr sind halt die Verlustängste dadurch natürlich auch ganz, ganz stark geprägt, weil sie eben halt dann diese Kontrolle auch irgendwo, weil solche Leute sind ja auch, dann wollen dann auch gerne alles unter Kontrolle haben, weil sie eben halt diese Angst haben. Kannst du denn mit ihr mal so alleine einen Waldspaziergang machen oder einen Spaziergang machen? Geht das? Ja, Spaziergang geht. Also das ist aber auch seltener, weil man muss sich das so vorstellen, vor dem Spaziergang fängt sie dann aber an, aber wenn ich zurück will, dann muss ich nur auch zurückgehen und muss dann auch wirklich mit mir zurückgehen, halt mich dann aber auch nicht fest. Und das ist, also egal, was man mit ihr machen will, sie kommt dann immer wieder mit dem, Ich finde das wirklich erstaunlich und Hut ab, dass du das so lange schaffst. Ich glaube, die meisten von uns könnten das nicht. Das ist auch. Und die Frage und dieses Problem. Meine Liebe. Ja, schon, na klar, die Liebe, klar. Aber 2 Jahre. Es besteht ja auch die Gefahr, dass wenn man so eng an so einer Krankheit ist, dass man auch selbst dadurch erkrankt. Nein, das weiß ich, dass ich das nicht werde. Okay, dann ist das gut. Also ich habe auch, das ist das Schöne, ich komme mit ihren Eltern, also mit meinen Schwiegereltern in Spee, echt super klar, die unterstützen mich auch, die wissen ja auch, eben halt, weil sie das ja auch die ganze Zeit immer miterlebt haben, wie sie damit umgehen müssen, unterstützen mich auch. Okay, aber du hast halt enorme Einschränkungen in deinem Leben. Jetzt zu der Grundfrage mit dem Studium, da würde ich jetzt natürlich als Außenstehender und als Mensch, der auch mit dieser Erkrankung jetzt erstmal nicht so vertraut ist, würde sagen, natürlich musst du dein Ding machen und dein Leben leben. Also ja, dein Leben leben in dem Sinn, dass du dein Studium anfängst. Ja, klar, aber du machst ja schon 1000 Konzessionen, dann muss sie das aushalten. Und wenn sie das nicht aushält, dann geht's nicht. Dann kommt vielleicht der Punkt, vor dem ihr alle Angst habt, dass es dann nicht mehr geht. Ja, ich weiß. Und das ist genau das mein Problem, weil es wirklich kurz davor steht. So, und das meine ich. Ich meine damit vielleicht nicht nur, dass man selbst erkrankt, wenn man so nah an einer Krankheit ist, sondern dass man vielleicht auch sein ganzes Leben vielleicht sogar kaputt macht. Ja, man lebt neben dem Leben ein bisschen. Genau. Und wenn du jetzt deshalb kein Studium aufnehmen würdest, obwohl du es eigentlich gerne möchtest, wäre das, finde ich, ein fataler Fehler. Ich glaube, jeder Psychologe würde das dir genauso sagen. Ja, das weiß ich auch. Und dem bin ich mir auch bewusst. Und ich werde mein Studium auch machen. Mhm. Also das soll nicht irgendwie, ich will jetzt nicht irgendwie gemein klingen oder fies klingen, auch nicht ihr gegenüber oder auch anderen Leuten gegenüber, die vielleicht auch die Krankheit haben, aber wenn ich das nicht mache, und das ist mein Traum, das Studium, und darauf habe ich mein ganzes Leben im Endeffekt gewartet und darauf hingearbeitet, dann fühle ich mich ein bisschen verloren. Also musst du dein Studium auf jeden Fall machen. Das sage ich auch ganz klar von außen. Was du, vielleicht gibt es noch ein paar fachmännische Tipps von meiner Psychologin für dich, wie du auch noch die Krankheit so begleiten kannst von deiner Freundin. Deshalb wird die Magdalena dich jetzt gleich nochmal anrufen. Ja, cool. Also von meiner Seite aus Respekt. Aber hab dich im Auge, damit du keinen Schaden nimmst. Da habe ich nicht nur ich mich im Auge. Also mittlerweile am Anfang der Beziehung habe ich mich dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch ganz schön von meinen Freunden abgekapselt und von meinen Bekannten. Und das habe ich mittlerweile auch eingesehen, dass das ein großer Fehler war. Also du bist sensibilisiert dafür, ne? Ja, klar. Mittlerweile das macht die Zeit auch mit. Mittlerweile treffe ich mich wieder mit Freunden, weil ich dann aber auch einfach sage, weil sie auch irgendwo zurückstecken muss. Und gerade das ist sie immer. Das musst du auch machen, auf jeden Fall. Gefühl, jetzt macht sie mir diese Vorwürfe, dass sie nur noch zurückstecken muss und dass ich sie immer im Stich lasse. So, Marcel, jetzt ruf dich mal meine Psychologin an und alles Weitere im Hintergrund. Die Linie von meiner Seite aus ist klar, dass du musst dein Ding machen, aber ich glaube, da bist du auch schon auf dem richtigen Weg. Ja. Alles Gute wünsche ich dir und deiner Freundin natürlich auch, und wir melden uns gleich wieder bei dir. Ja, cool. Danke. Tschüss. Tschüss, Marcel. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, gestern ging ja unsere Versteigerung zu Ende. Leider konnten wir das dann hier live nicht verkünden. Wir sind bei über 11.000 Euro geblieben, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und alles Weitere und alle Details, wie das jetzt weitergeht, das erfahrt ihr dann nächste Woche von uns hier in der Sendung. Nächste Woche wird übrigens ein bisschen kürzer wegen des Mai-Feiertages. Wir sind am Dienstag nicht auf Sendung, aber natürlich Montag und die restlichen Tage. So. Hier ist die Christiane. Christiane 31. Guten Morgen, Christiane. Hallo, Domian. Hallo, Christiane. Um was geht's bei dir? Ich habe meinen Lebensgefährten vor 7 Wochen durch Krebs verloren. Vor 7 Wochen? Ja, am 8. März, um genau zu sein. Und ich gehe davon aus, dass er noch auch recht jung war? Nee. Gar nicht. Also er war 30 Jahre älter als ich. Mhm. Aber er wäre 62 geworden. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen, ihr beiden? 12 Jahre. Ist er sehr schnell erkrankt oder war es eine lange Leidensgeschichte? Wir haben im Januar 2011, am 4. Januar 2011 die Diagnose erhalten, er hat Krebs im Lymphsystem. Mhm. Und es ging alles sehr, sehr gut. Er hat Chemotherapie gehabt, mhm. Bestrahlung gehabt, ohne jegliche Nebenwirkungen. Mhm. Weihnachten dieses Jahres. Hat die Behandlung denn am Anfang etwas angeschlagen? Absolut, absolut. Es wurde besser. Also der Tumor wurde kleiner. Hoffnung entsteht dann? Absolut. Mhm. Mhm. Also wie gesagt, wir hatten erst am 8. März diesen Jahres gestorben und eine Woche vorher bestand Hoffnung. Ach, so lange zog Man sich kann die, alles retten. Ach, so lange zog sich die Hoffnungsphase hin. Ja, ja, absolut. Und was ist dann plötzlich geschehen? Hat man dir das erklärt? Kurz vor Weihnachten hatten wir eine spezielle Untersuchung. Mhm. Das war eine sogenannte PET-CT. Also das heißt, dass die Tumorzellen, die Krebszellen durch eine Zuckerlösung sichtbar gemacht werden. Ja. Die leuchten dann quasi in der Computertomographie auf. Mhm. Ja. Und das Ende vom Lied war, er hat geleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Mhm. Das war im Dezember. Das war am 22. Dezember. Mhm. Das heißt, da war die Warnung da oder die Angst da. Es stimmt also, und man kann nichts mehr machen. Es hieß noch 2 Tage vorher, alles in Ordnung, wir sehen uns in 3 Monaten wieder zur Kontrolle und es war nichts in Ordnung. Mhm. Aber du sagst gerade, dass man noch kurz ein paar Tage vorher noch voller Hoffnung war. Wie kann das sein, wenn er im Dezember so ein niederschmetterndes... Richtig, wir sind von Krankenhaus Frankfurt-Höchst gewechselt in die Uniklinik Mainz. Mhm. Er hat noch seine eigenen Stammzellen gesammelt. Mhm. Es war eine Prozedur, wo er sehr drunter gelitten hat. Wie sammelt man seine eigenen Stammzellen? Indem man jeden Tag zur Blutbank geht und jeden Tag die gesunden eigenen Stammzellen aus dem Körper rauszieht. Ja. Wie lange dauert so eine Prozedur jeweils? Normalerweise kann das in 2-3 Stunden erledigt sein. Aber in einem gewissen Alter geht das nicht mehr. Das heißt, bei ihm hat es länger gedauert? Er hat 6 Tage gebraucht. 6 Tage? Er war 6 Tage in der Uniklinik in Mainz. Er hat gelitten mit Halskatheter und so weiter. Und man wollte dann eine Stammzellenbehandlung noch durchführen? Genau. Hat man der das? Termin stand fest am 20. März. Naja, man ist gar nicht mehr dazugekommen. Wir sind am 1. März gemeinsam in die Klinik gegangen in Mainz, haben alle Untersuchungen dafür durchgeführt. Er hätte es ohne mich schon gar nicht mehr geschafft. So schlecht ging es ihm? Sagen wir mal so, er hatte keinen Orientierungssinn mehr. Mhm. Mhm. Er wusste gar nicht mehr, wann wir wann wohin mussten. War dir da schon klar, dass Nein. es noch immer nicht? Nein, absolut nicht. Nein, mhm. Nein, absolut nicht. So. Hey, am 8. März, sagst du, ist er gestorben. Ist er im Krankenhaus gestorben? Wie gesagt, wir haben am 1. März alle Untersuchungen gemacht. Wir sind dann nach Hause. Danach haben wir einen Anruf, nachmittags daheim, einen Anruf vom Oberarzt auf den Uniklinik Mainz bekommen. Hm. Der hat gesagt, ich habe ihre Ergebnisse gesehen. Die einzige Chance, die wir noch haben, in eine Studie zu kommen, für ein nicht zugelassenes Präparat. Habt ihr denn das noch gemacht? Uniklinik Ulm. Wir machen es mal jetzt nicht so ganz ausführlich. Ja, und die haben abgelehnt. Die haben abgelehnt. Weil alle Probanden zusammen waren, die haben abgelehnt. Ist er am 8.3. im Krankenhaus gestorben? Nein, er war zu Hause. Hier zu Hause. Du warst bei ihm? Nein. Nein, war er Nein. alleine? Er war alleine. Du kamst dann nach Hause und hast ihn gefunden? Sozusagen, ja. Wie, in welchem Zustand war er denn, als du weggegangen bist? Wie gesagt, der 1. März war Donnerstag. 2. März war er nochmal alleine in Mainz in der Uniklinik. Nee, ich meinte, du warst ja dann wahrscheinlich an dem Sterbetag ein paar Stunden weg. Nee, überhaupt nicht. Ich war 7 Minuten weg. Ach so, 7 Minuten. Ich war 7 so. Minuten weg. Aus dem Zimmer gegangen oder aus der Wohnung? Ich war aus der Wohnung gegangen. Wir mussten in der Nacht zum Mittwoch, zum Donnerstag einen Notarzt holen. Wie war denn sein Zustand, bevor du aus dem Zimmer gegangen warst? Er hat Morphium genommen. War er bei Bewusstsein? Schon, aber nicht mehr so, wie er war. Als du dann zurückkamst und gesehen hast, dass er verstorben ist, hast du das überhaupt begreifen können? Alles zusammengebrochen. Mein Leben ist wie ein Kartenhaus in dem Moment zusammengebrochen. Jetzt sind wir gerade erst ein paar Wochen vergangen. Noch gar nicht lange. Nein, gestern waren 7 Wochen. Ja, wie gehst du denn jetzt mit diesem großen Trauerschmerz um? Wie erträgst du es? Ich will mein altes Leben zurück. Mit ihm? Ja. Es war die Liebe meines Lebens. Mhm. Obwohl des großen Altersunterschieds, das war mir scheißegal. Ja, das zählt ja auch nicht. Wenn man jemanden liebt, sehr liebt, dann zählt das ja auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Du sagst, du willst dein altes Leben zurück. Das ist natürlich ein tragischer Wunsch, weil er nicht zu erfüllen ist. Nee. Mit was hast du dich denn jetzt in den letzten Wochen so über Wasser gehalten? Nimmst du Beruhigungstabletten oder trinkst du Alkohol oder was machst du? Über Wasser Alles? Halten? Bitte? Alles. Alles. Also über Wasser halten ist kein guter Begriff, weil das klingt zu positiv. Nee, also ich habe von Arzt Tabletten verschrieben bekommen, Fernsehpräparate, je nachdem. Mhm. Also, das heißt, du hast die heute und jetzt auch schon eingenommen? Um ehrlich zu sein, ja. Ja. Und du trinkst dazu auch noch Alkohol? Also heute habe ich keine Tabletten genommen, aber Alkohol getrunken, ja. Ach so. Mhm. Und so geht das Tag für Tag jetzt, seitdem dein Mann tot ist? Mhm. Hast du sehr nahe Menschen um dich herum? Ich wohne jetzt in Frankfurt. Mhm. Ich komme ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Meine Familie wohnt auch da. Das heißt, ich habe leider die Erfahrung gemacht, meine Familie ist natürlich für mich da, nach wie vor. Aber die ist Keine weit Frage. Weg. Die ist weit weg. Aber ich habe ganz ehrlich die Erfahrung gemacht, als wir die Diagnose hatten, waren Freunde verschwunden. Mhm. Als er tot war oder gestorben ist, waren keine Freunde mehr da. Christian, was meinst du, wie oft das vorkommt? Dass die Menschen weggehen, wenn jemand schwer krank wird oder stirbt? Und ich glaube, öfters als ich glaube. Mhm, ich glaube das auch. Ja. So, jetzt geht es, lass uns mal über dich sprechen. Das ist ja auch der Grund deines Anrufes. Du machst dich ja gerade, du zerstörst dich ja gerade. Weil du den Schmerz nicht aushalten kannst. Weil du das Schönste verloren hast, was du besitzt. Ja. Dass jeder Mensch auf der Welt kann das verstehen, dass man erstmal in ein Nichts stürzt und verzweifelt und außer sich ist vor Unglück. Und wenn man eine Weile in einer gewissen Dosierung auch noch Beruhigungsmittel nimmt, ist das auch gut und okay, wenn das ärztlich kontrolliert wird. Aber keine Dauerlösung. Es ist keine Dauerlösung? Nee, das weiß ich. Und es ist schon ein großes Unglück, dass dein geliebter Mann tot ist. Und es darf jetzt nicht noch ein weiteres großes Unglück geschehen, dass du, junge Frau, mit 31 dich und dein Leben zerstörst. Das wäre genau das, was dein Mann nicht wollte. Genau das würde er sagen, tu es bloß nicht. Und das ist jetzt der schwere Weg, den du gehen musst. Du hast die Trauer und du weißt ganz genau, dass dein Mann es gerne sehen würde, wenn du wieder Fuß fassen könntest im Leben. Und ich glaube, dieser Gedanke, der muss dich immer und immer wieder aus dem schwarzen Loch herausholen, dass du dir vorstellst, er würde jetzt sagen, geh nach vorne, geh wieder ins Leben hinein ein wenig und zerstöre dich nicht. Geh weg von dem Alkohol, du machst dich nur kaputt. Aber weißt du, was wirklich schizophrene ist? Wie gesagt, ich gehe ja wieder arbeiten, ne? Mhm. So. Und meine Kollegin schafft es tatsächlich, mich auch mal wieder aufzumuntern. Siehst du, ne? Das ist doch ein gutes Beispiel dafür, dass... Und dass ich mal wieder lächle. Ja, dass ne? Kontakt auch wichtig ist. So. Aber ich habe gleichzeitig ein schlechtes Gewissen. Das brauchst du nicht. Wie kannst du, nach dem Motto, wie kannst du denn lächeln? Na, du darfst lächeln. Und wenn ein Mann gerade mal seit 7 Wochen tot ist, wie kann man denn dann lächeln? Weil dein Mann, verstehst du? Weil dein Mann, wenn er jetzt irgendwo zusehen würde, sich so freuen würde, dass du wieder in all dem Unglück auch ein bisschen lächelst. Deshalb darfst du das. Und kein Mensch auf der Welt würde sagen, du darfst das nicht. Christiane, das ist ein gutes Beispiel nochmal gewesen, dass dich das ein bisschen ablenkt oder dass eine Arbeitskollegin dir helfen kann. Ich finde, dass du ganz dringend in eine Trauergruppe musst oder in eine Trauertherapie, damit du nicht, wenn du alleine zu Hause bist, wirklich alleine bist. Du brauchst Kontakte und am besten mit gleichermaßen betroffenen Menschen. Du sagst, du lebst in Frankfurt, im Frankfurter Raum. Mhm. Wir sind ja gut ausgestattet mit allen Anlaufstellen in ganz Deutschland, so auch in Frankfurt. Wir werden dich jetzt anrufen, das heißt, meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an und versorgt dich mit entsprechenden Adressen. Okay. Und das würde ich dir wirklich sehr dringend raten, das zu tun, damit du nicht so ganz alleine bist und auch wenn du alleine bist, dass du jemanden hast, den du anrufen kannst, weil da treffen sich Leute, die den gleichen Schmerz empfinden. Ja? Liebe Christiane, dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Und danke. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Kraft und sage dir auch aus wirklich tiefem Gefühl, dass es mir sehr, sehr leid tut, dass du das jetzt aushalten musst und dass dein geliebter Mann tot ist. Aber dennoch wünsche ich dir alles Gute und viel Kraft. Danke, Domia. Tschüss. Wir melden uns gleich. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt möchte ich euch gerne hinweisen auf unser Thema nächste Woche. Ich habe euch ja schon gesagt, dass wir Dienstag, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, nicht da sind, wegen des Mai-Feiertages. Aber in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema, das kann ich nie wieder gut machen. Und ich möchte gerne nächste Woche mit Leuten sprechen, die etwas sehr Schlimmes getan haben oder verursacht haben. also jemanden verletzt haben, getötet, misshandelt oder vielleicht seelisch zerstört haben oder auch die jemanden finanziell in den Ruin getrieben haben. Also wenn ihr in der Situation, in der Lebenssituation seid, dass ihr sagt, das kann ich eigentlich nie wieder gut machen, dann könnt ihr gerne nächste Woche anrufen oder euch schon per Mail anmelden, domian@wdr.de. So, und dann habe ich noch etwas vor, nächste Woche. Ich möchte euch erstmal aufmerksam machen auf meine Facebook-Seite. Das ist facebook.com/domian.jürgen. Nächste Woche Donnerstag, ich möchte das jetzt schon mal ankündigen, nächste Woche Donnerstag, das ist dann am 3. Mai, genau, am 3. Mai zwischen 19 und 20 Uhr stehe ich für einen Chat auf Facebook zur Verfügung. Und da können wir uns sehr gerne unterhalten über alles Mögliche und auch alles Unmögliche. Also nächste Woche Donnerstag, am 3. Mai zwischen 19 und 20 Uhr auf Facebook ein Chat. Und darauf die Woche machen wir das dann auf Twitter, damit wir noch mehr in Interaktion geraten, nämlich ihr, mein Publikum und ich. So, das waren die Hinweise für nächste Woche. Und jetzt geht's weiter mit dem Klaus. Und Klaus ist 61. Hallo Klaus. Hallo Domian. Klaus, ja. Schön, dass du da bist. Und um was geht's? Chatten mit Domian, könnte ja. Ich auch, ja. Ich habe nicht nur mein zweites Leben, was ihr letztens als Thema hattet, sondern mittlerweile mein drittes, ich könnte auch sagen mein viertes. Ich bin vor fast 9 Jahren transplantiert worden, am 22. September 1973, habe eine neue Leber bekommen. Mhm. Ich bin an dem Tag, als man mich angerufen hat, außer MAH hier in Hannover, eigentlich nur in meine Wohnung gefahren von der holländischen Grenze, um mir ein schwarzes Sakko zu holen, weil mein Vater 2 Tage vorher auf dem OP-Tisch gestorben ist. Er hatte eine Knieprothese gekriegt und ist dann, wir haben ihn, also ich habe mich mit ihm gestritten und habe gesagt, du kannst nicht einfach wieder nach Hause gehen und dich in deinen Fernsehsessel setzen, sondern du musst zur Reha. Und das hat er dann auch gemacht und dann hat man ihn einfach alleine losgeschickt mit den Gehstützen und dann ist er in der Halle gestürzt und hat sich eine Wirbel gebrochen und dann habe ich ihn besucht in der Klinik und er sollte am nächsten Tag operiert werden und habe ihn angeguckt und bin nun Krankenpfleger und naja, habe gedacht, okay, das ist eine Leitungsanästhesie, ist nur ein kurzer Eingriff. Er sah nicht gut aus und wie gesagt, bin dann nach Hannover gefahren. Also am nächsten Tag, wie gesagt, kriegten wir dann Anrufe, müssen unbedingt kommen. Wir wollten ihn eigentlich nach dem Kaffee trinken besuchen. Also 20 Kilometer hingefahren. Und ja, und da geht einem natürlich viel durch den Kopf. Ja, jetzt waren es gerade 2 Themen. Du sagst, du bist transplantiert worden. Vor 9 Jahren, sagst du. Ja. Und wie gesagt, mein Vater ist, und dieses ist gestorben und ich bin nach Hannover gefahren und abends klingelt das Telefon. Ah, verstehe. Die MAH ist dran und sagt, ja, wir wollen Sie morgen früh um 7 abholen. Was ist MAH? Medizinische Hochschule Hannover. Ah ja. Zur Transplantation. Und das heißt, da ist der Vater gestorben. Du hast ein schlechtes Gewissen gehabt, wahrscheinlich, dass du ihn überhaupt dazu gedrängt hast, zu dieser Reha zu gehen. Das ist mir häufig durch den Kopf gegangen, ja. So, dass, und dann, dass ich mich sozusagen im Streit mit ihm. Ich habe ihn zwar noch mal gesehen, wie gesagt, vor der Operation, aber... Habt ihr denn da euch so ein bisschen aussöhnen können vor der Operation? Das war nicht möglich. Nee. Ja. Da ging es ihm eigentlich ziemlich schlecht, weil er hatte ein Bronchialemphysem und musste flach liegen und hat schlecht Luft gekriegt. War nicht viel mit reden. Das war nicht möglich. Das heißt, du bist im Streit von dem Vater gegangen, der ist gestorben. Und dann gehst du in ebenfalls eine lebensbedrohliche oder lebensgefährliche Operation. Ich bin dann... aus der Narkose aufgewacht, als er beerdigt worden ist. Ja. Und das sind jetzt 9 Jahre her. Das ist jetzt 9 Jahre her. Wie geht's dir heute? Die Leber funktioniert tadellos. Der Kopf funktioniert nicht so, wie er sollte, aber die Leber funktioniert tadellos. Jeden Morgen, jeden Abend eine Handvoll Medikamente. Ja, der Kopf funktioniert nicht so, sagst du? Was heißt das? Ja, das, was sich so über die Jahre mit diesen chronischen Erkrankungen so angesammelt hat, das trage ich nach wie vor mit mir herum. Wie meinst du das, dass sich das im Laufe der Jahre so angesammelt hat? Naja, Folge der Erkrankung, also Hepatitis C, habe ich dann immer mehr abgebaut, habe diverse Interferontherapien gemacht in den 90er Jahren, weil da eine chronisch aggressive Hepatitis draus geworden ist und die Leber sich langsam zerlegt hat. Achso, ich verstehe. Mit allen Nebenwirkungen, also sprich Suizidgedanken ohne Ende, wenn man dann 3 Jahre lang Suizidgedanken hat. Also es hat große seelische Narben hinterlassen, sagen wir es mal so. Ja, die waren natürlich ein Stück weit vorher angelegt. Sprich, ich habe 1981 einen harten Suizidversuch gemacht. Das heißt, ich bin vom Balkon gesprungen und habe mir so ziemlich alles gebrochen, was man sich brechen kann. Und Mensch, hast du aber wirklich ein krasses Leben hinter dir. Zusammengeschraubt. Ja. Nochmal mit dem Kopf, was du gerade meintest. Hast du den Eindruck, dass das Gehirn nicht mehr richtig funktioniert? Oder sind das seelische Dinge? Waren halt durchaus Phasen der Depression dazwischen, wo ich wirklich stockdepressiv gewesen bin. Ist das denn heute auch noch ein bisschen so? Ich nehme jetzt seit 2 Jahren keine Antidepressiva mehr. Es geht auch ohne. Also da ich nicht mehr arbeite, ist dieser Druck weg. Also in der Zeit, wo ich noch gearbeitet habe vor der Transplantation, da war ich schon eher ein Getriebener. Mhm. Also das dieses Thema, dass die Lebenszeit abläuft, dass die Leber sich langsam zerlegt, das ist im Prinzip in dem Moment, wo man gesagt hat, das ist jetzt eine chronisch aggressive, da hat die Uhr angefangen zu ticken. Mhm. Als dann keine Interferontherapie mehr möglich war und die mir dann gesagt haben, nur noch Transplantation, da hat die Uhr dann wirklich ganz ganz laut angefangen zu ticken. Wie lange hält denn so eine transplantierte Leber? Das frage ich mich auch. ich denke schon, dass man da 15 Jahre mit leben kann. Im Zweifelsfall oder länger. Das ist, also ich habe. Würdest du denn sagen, unsere Sendung hieß ja jetzt in dieser Woche mein zweites Leben, auch mit so einer positiven, mit so einer positiven Überlegung. Hast du auch den Eindruck, dass nachdem die Leber transplantiert wurde und nach all dem, was dir schon widerfahren ist in deinem Leben, dass es dir jetzt eigentlich vielleicht so gut geht wie früher niemals zuvor? Besser als vor der Transplantation. Obwohl nach wie vor dieses Damoklesschwert hängt, dass das ein Vertrag auf Zeit ist. Ja, klar. Das kriegt man nicht aus dem Kopf. Diese innere Uhr, die vorher so getickt hat, die ist verstummt. Die ist verstummt, oder? Ja, das war vorher. Ja. War immer ein Thema. Kann man egal welche Lebensbereiche, ob Partnerschaft oder sonst irgendwas, das war immer ein Thema. Das glaube ich, ja. Das ist im Prinzip weg. Obwohl natürlich, gut, was meine Tochter betrifft, ist das schon ein Thema, was mich beschäftigt und was mich nicht, wenn ich daran denke, nicht zur Ruhe kommen lässt, weil ich natürlich weiß, dass meine Zeit begrenzt ist und seit Jahren nicht mit mir redet, ist das natürlich ein Punkt, wo ich nicht sagen kann, okay, das kann sein, dass er in 5 oder 10 Jahren kommt. Achso, Moment, muss ich unterbrechen. Deine Tochter redet nicht mit dir. Nee, die hat vor 7 Jahren den Kontakt abgebrochen. Du hast ein Kind nur? Ich habe ein Kind, ja. Und diese Tochter hat vor 7 Jahren den Kontakt abgebrochen? Ja. Lebst du denn mit der Mutter deines Kindes zusammen noch? Nein, ich habe in Anführungsstrichen nur 2 Jahre mit ihr zusammengelebt, aber das 24 Stunden am Tag. Das heißt, wir haben zusammen gewohnt und auch an der gleichen Arbeitsstelle gearbeitet. Ja. Das ist nun lange her, die Geschichte. Das ist lange her. Lebst du heute? Das war vor dem Suizid. Also praktisch der Suizid war eine Reaktion auf die Trennung. Lebst du denn heute alleine? Ich lebe alleine, ja. Warum hat die Tochter dann den Kontakt abgebrochen? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Sie muss doch irgendeine Begründung. Ich denke, dass das was mit ihrer Geschichte zu tun hat, dass sie erst Jahre später erfahren hat, dass ich ihr Vater bin. Sie hat ja in der Zeit, wo sie schwanger von mir war, dann jemand anders geheiratet und dann ist das Kind natürlich ehelich. Und ach so. Ich bin sozusagen juristisch gesehen mit meiner Tochter nicht verwandt. Aber trägst du daran die Schuld? Trägt ja nicht eher die Mutter daran die Schuld? Daran trägt die Mutter die Schuld. Eigentlich schon, ne? Finde ich das auch. Das ist richtig, aber das... Ihr habt euch nicht gestritten vor 7 Jahren? Ist das so sang- und klanglos eingeschlafen? Nee, das war dann schon ein Telefongespräch, wo sie dann im Telefongespräch den Kontakt abgebrochen hat. Aber da muss man doch im Telefongespräch sagen, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, deshalb und deshalb werde ich... Ja, so nach dem Motto, die Gespräche mit dir ziehen mich runter und peng. Ach so. Die Gespräche mit dir ziehen mich runter. Das heißt, da ist ein Vorwurf, dass du zu negativ eingestellt bist oder zu finster oder weiß ich was. Ja, es war sicherlich ein Gespräch, wo das, was nicht so optimal gelaufen ist, aber... Naja, wegen einem Gespräch... Wegen einem Gespräch, sag ich mal, knallt man nicht 7 Jahre die Tür zu, das ist so. War das denn vorher okay, das Verhältnis? Ja, wie gesagt, irgendwann hat sie dann Kontakt zu mir wieder aufgenommen. Also wie gesagt, als Kind habe ich sie dann mal besuchen dürfen. Erst durfte ich den kinderlieben Onkel spielen. Mhm. Was natürlich nicht lange gut gegangen ist. Irgendwann stand sie vor mir und sagte, du redest mit mir wie mein Vater. Und dann habe ich die Mutter angerufen und habe gesagt, wenn sie das normal sagt, muss ich es ihr sagen. Wie soll ich mit meiner Tochter reden, wenn ich der Vater bin? Ja, wie lange hattest du eigentlich Kontakt mit ihr? Sie ist damit also als Kind habe ich sie dann irgendwie einmal im Monat über einen Zeitraum von 2-3 Jahren oder so sehen können. Und dann gab es Konflikt mit den Eltern und dann hat sie dann auch damals den Kontakt abgebrochen. Es war ein Hin und Her und alles schwierig. Und mit 17,5 rief sie mich dann an und sagte, sie würde mich gerne sehen. Und dann hat sie mich in meiner Wohnung besucht. Ich habe damals in der WG gewohnt und sagte, ja, ich will eigentlich nicht nur mit dir reden, ich würde gerne bei dir einziehen. Aber Klaus, wenn sie jetzt diesen radikalen Schritt gemacht hat, du kannst sie nicht zurückzwingen. Nein, das ist mir schon klar. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du ihr signalisierst, aber wahrscheinlich hast du das auch längst getan, dass du das möchtest und Kontakt haben möchtest. Und der Rest ist dann Schicksal. Dann muss sie. Das ist Schicksal. Das ist leider so. Ja, da hast du aber schon ein bewegtes Leben hinter dir. Kann man so sagen. Das kann man so sagen. Und jetzt wollen wir wirklich hoffen, dass die Leber noch lange gut funktioniert, die du jetzt hast. Und wir wollen hoffen, dass deine Werte sind okay. Sehr gut, sehr gut. Keine großartigen Nebenwirkungen oder sowas. Wie gesagt, es war nur nach ungefähr einer Woche habe ich in den Spiegel geguckt und habe mich im Spiegel angeguckt und habe gesagt, du siehst scheiße aus. Ne? Ich war quietschegelb, die Augen waren gelb. Sprich Abstoßungsreaktionen und hatte ja noch das Bild von meinem Vater im Kopf. Aber diese Abstoßung sieht genauso aus wie dein Vater. Ach so, ja. Aber das hat sich dann wieder gefangen mit der Abstoßung. Dann stehen dann irgendwie 3 Wochen später stehen die Ärzte dann während der Visite vor dem Bett und sagen dann, ja, wir mussten das Immunsuppressivum umsetzen, weil es keinen Spiegel aufgebaut hat. Ach so. Da habe ich dann auch die Stirne krausgezogen und gesagt, es wäre nett gewesen, wenn er mir das gesagt hätte. Das wird jetzt zu medizinisch. Also jedenfalls rumgekommen ist, dass die Ärzte dich dann wieder aufgefangen haben. Lieber Klaus, ich drücke die Daumen, dass es dir weiter gut geht. Und ich wünsche dir von Herzen, dass deine Tochter sich doch bei dir bald meldet und dass ihr zu einem guten Einvernehmen wiederkommt. Ich wünsche es dir sehr. Ja, wünschen tue ich es mir auch. Alles Gute von Herzen, Klaus. Mach's gut. Tschüss. Tschüss, ciao. 1:41, 1:42. Nee, 1:43 haben wir. Was sag ich? Und es geht weiter mit Michael. Und Michael ist 55. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Jürgen. Michael, um was geht's? Also erst will ich sagen, also deine Sendung gucke ich jede Nacht. Also ich wäre krank, wenn ich es nicht gucken könnte. Ne? vielen Dank. Zu dem Thema zweites Leben. Auch nochmal Nachklapp zur Themensendung. Noch mal ja. Also nach 4-minütigen Herzstillstand habe ich, kann man sagen, zweites Leben. Mhm. Ich hatte am 29. Mai 1993 einen schweren Motorradunfall. Ja. Mit, wie gesagt, 4 Minuten Herzstillstand, dann ist seitdem der linke Arm nur noch eingeschränkt, dann das rechte Bein ab Knie nach unten gelähmt, das ist eine Pyrenäusparese, also den rechten Fuß kann ich nicht bewegen, nichts, alles gelähmt. Was war denn das für ein Unfall? Das linke Bein war eine subtotale Amputation, also das linke Bein habe ich weg oben. Beschreib mal den Unfall, was da genau passiert ist. Also ich war in Koblenz gewesen und will nach Hause fahren. Mhm. Und eine gut befahrene Straße, aber an diesem Tag war nicht viel los. Mhm. Und fahre normal und da war Geschwindigkeitsbegrenzung. 70 habe ich natürlich immer eingehalten, weil da viel Radar ist und so. und hatte 70 und mir kommt ein VW-Bus entgegen, hält an und blinkt links. Er wollte in eine Tankstelle einbiegen, aber er steht. Ja. Nun gut, vor mir war ja nur der VW-Bus, sonst war keiner, hinter mir war keiner. Ich fahre normal weiter und kurz bevor ich neben dem bin, auf einmal fährt er an und knallt mir in die linke Seite rein. Und das gab einen riesen Knall, den werde ich nie vergessen. Und dann weiß ich 3 Monate nichts mehr. Warst du drei Monate im Koma? Das war ich weg, ja. Da war ich total weg und hast du gerade angefangen zu erklären, was genau dann, welche Verletzungen du hattest? Also das Bein ist amputiert worden, ein Teil amputiert? Ja, Moment mal, das war subtotal, also das hat die Feuerwehr gefunden in der Hose. Du musst es mal auf Deutsch sagen, sonst verstehen wir Dingsbums, kennen wir alle nicht. Subtotal heißt sofortige Amputation. Sofort der Amputation. Das war am Unfallort schon weg, zur Hälfte. Das haben die in der Hose noch gefunden, die Feuerwehr, und haben das nachträglich dann ins Krankenhaus gefahren. Das ist der Unterschenkel? Und dann haben die nachamputiert, weil der Rest auch so kaputt war. Jetzt habe ich Oberschenkel. Also der Unterschenkel war erstmal weg? Der war erstmal weg. Weg. Mhm. Und dann haben die nachamputiert und jetzt ist es ganz weit oben weg. Also das ging alles gar nicht mehr aneinander zu Nein, das war unmöglich. Das war so kaputt alles. Also de facto hast du ein ganzes Bein weg? Das ist weg. Mhm. Und das rechte Bein habe ich kein Gefühl. Mhm. Dann hatte ich schwerste Kopfverletzungen, Schädel-Hirntrauma, Schädelbasisbruch mit Gehirnblutung. Mhm. Dann hatte ich die Därme zerrissen, die Milz war abgerissen. Mein Gott. Dann war die Leber gerissen, beide Seiten der Rippen gebrochen, die Lunge eingefallen. Es war alles kaputt bei mir. Und die Ärzte haben mit meiner Frau gesprochen und haben denen gesagt, dass ich das, ja, rechte Hüfte natürlich auch zertrümmert. Und dann haben die Ärzte zu meiner Frau gesagt, dass ich es zu über 90% nicht mehr schaffe. Dass ich also ein Todeskandidat war. Ne? Mhm. Aber ich habe es geschafft. Du hast es geschafft, wir reden miteinander, das ist sehr schön. Und es gab diesen Herzstillstand auch noch zwischen... Der war 4 Minuten, aber weißt du was, Jürgen, ich habe nichts gesehen von wegen Engel oder dass ich da durch eine Röhre geflogen bin, da war gar nichts. Mhm. War dunkel und ich weiß noch den Knall und dann war es dunkel. Und sonst keine Erinnerung, gar nichts? Nein, nichts mehr. Wie im Tiefschlaf, alles weg. Ich habe im Koma gelegen und dann weiß ich noch, meine Frau hat mir das gesagt, ich habe irgendwas im Koma von Kindern erzählt. Wir hatten vorher keine Kinder. Mhm. Wir wollten auch nicht, wir haben beide gut verdient, jedes Jahr neues Auto, jedes Jahr neues Motorrad, zweimal nach Sylt im Jahr, immer tralala, ne? Mhm. Und im Koma habe ich was von Kindern erzählt. Ach, das ist ja verrückt. Und dann bin ich nach einem halben Jahr nach Hause gekommen. Und dann hat meine Frau gesagt, nu, dann mach mal jetzt. Ne? Da sage ich, wie, mach mal. Und dann hat sie mir das erzählt. Ja, dann haben wir 3 oder 4 Mal gepuzzelt. Ja, da wurde sie schwanger. Das Puzzeln ging noch? Das, ja, die Arbeit hat sie gemacht. Ne? Aber das war nicht irgendwie so verletzt, so zerstört alles, dass gar nichts mehr funktioniert? Nee, im Genitalbereich war alles okay. Mhm. Und sonst hätte es ja nicht geklappt, ne? Natürlich. Wie viele Kinder hast du nun insgesamt heute? Und dann haben wir einen 16-jährigen Sohn. Ja. Und ein ganz lieber, das ist mein Leben, der Junge. Achso, ein Kind. Ein Kind. Das kam nach dem Unfall. Ja. Und komischerweise, wenn der Unfall nicht passiert wäre, hätten wir das Kind ja nicht. Wir hätten ja kein Kind mehr bekommen. Weil ihr es nicht wolltet. Wir wollten das nicht, ne? Und ich habe im Koma was von Kindern erzählt. Das heißt, dieses Unglück hat zugleich ein großes Glück gebracht. Ja. So siehst du es auch. So sehe ich das auch. Dass ich habe immer im Koma von einem Kind geredet, dass ich ein Kind haben will. Das ist ja völlig verrückt. Komisch. Ja, das ist ganz komisch. Wenn du dir vorher so im Klaren warst, ich will keine Kinder haben. Wollten wir nicht. Wolltet ihr beide nicht. Und beide dann nicht. Sagst das du das. Das Thema war tabu. Also wenn mir ein Arbeitskollege erzählt hat, meine Frau ist wieder schwanger, dann habe ich gedacht, ach, das sind ja nur Unkosten. Wir waren Egoisten, waren wir. Ja, ja, ja. War denn deine Frau wirklich überzeugt dann, dass sie dann ein Kind haben wollte? Danach? Beide. Danach dann schon, nach dem Unfall. Danach beide, ja. Mhm, da war sie auch anders dann gestimmt. Ja, ja, gut, sie hat auch viel mitgemacht. Sie war, also ich muss ein ganz großes Lob an meine Frau sprechen. Ich war ja ein halbes Jahr in der Klinik. Mhm. Sie war jeden Tag da. Toll. Sie hatte Sondergenehmigung bis 10 Uhr, war sie auch da. Das hilft einem, ne? Ja, und dann war ich nachher 3 Monate in der Reha und sie war jedes Wochenende bei mir. Super. Das ist wirklich eine tolle Sache. So, und dann das habt ihr noch ganz toll. Und dann habt ihr noch einen strammen Jungen bekommen. Und das ist ein ganz lieber. Und das ist jetzt euer Lebensglück. Das ist mein. Das ist aber eine schöne Geschichte. Also trotz des, ja, ja, des traurigen Anfangs, ne? Ja, das ja, ist schon klar. Du bist ja nun heute auch noch dann sehr gehandicapt durch all das, was da. Ich bin sehr gehandicapt, ja. Ich bin auch die meiste Zeit im Rollstuhl und. Und das Schöne ist, er gleicht mir auch noch. Also wenn ich Kinderbilder von mir sehe, ne, er sieht genau aus wie ich, ne? Wenn der Junge jetzt anfängt und sagt, Papa, ich will Motorrad fahren. Das ist schwer. Das glaube ich. Das ist schwer. Also gut, wenn er 18 ist, ne, ich kann es ihm nicht mehr verbieten, ne? Aber was sagt er denn? Will er es denn? Nein, er hat keine Lust dafür. Ach so, das ist schon mal gut. Er hat nie das Thema angesprochen, ne? Mhm, mh. Er fährt auch kein Fahrrad oder so, ne? Also er ist nicht für zwei Räder, ist er nicht. Ein Auto also, will er mal haben. Du könntest es ihm nicht ausreden, aber umso besser, dass er es selbst nicht will. Ja, ja. Michael, was für ein schöner Ausgang dieser schlimmen. Und komischerweise, ich habe vorher immer viele, viele, viele Witze über die Kirche gemacht, ne? Mhm. Und da bin ich gläubig geworden. Ich habe gebetet, gebetet, gebetet und das hat mir geholfen. Gebetet, als du dann im Krankenhaus lagst und du hast gebetet, dass es doch wieder noch besser wird und dass du schaffst. Und da kam noch was. Dann ist meine Frau zum Gynäkologen und da hieß es, der Junge, das ist das wird ein Mongoloid, also das Down-Syndrom. Mhm. Und da sind wir zur Fruchtwasseruntersuchung und da hat der Arzt gesagt, also zu über 90% ja. Mhm. Ich habe gebetet, geheult und gebetet und gebetet und gebetet und der Junge ist gesund. Mhm. Diese waren die Werte auf einmal alle gut. Fruchtwasser und die haben dem Jungen auch Blut abgenommen durch die Nabelschnur. Aber ich sag dir, auch wenn er das Syndrom jetzt hätte, würdest du ihn genauso lieben und alles wäre genauso, wie es jetzt auch ist. Das wäre 100% der Fall. Lieber Michael, schön, dass du angerufen hast und uns diese Geschichte erzählt hast. Ist auch toll, dass ich dich mal in der Leitung hatte. Ja. Alles ich bin Gute. Ein ganz, ganz großer Fan von dir. Dankeschön, das freut mich sehr. Alles ein Gute. Ganz netter Kerl. Dir und deiner Familie, alles Liebe. Vielen, vielen Dank. Gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. Der Michael. Und hier ist der oder die Alex. Hallo. Das war der oder die Alex. Dann machen wir mal weiter mit Thorsten. Und Thorsten ist 34. Hallo Thorsten. Hallo, guten Morgen Domian. Ja, schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's ums Thema, dass ich mein Elternhaus verkaufen musste, praktisch durch Mietnomaden. Du musstest das Haus verkaufen wegen Mietnomaden? Wegen Mietnomaden, genau. Warum? Erzähl mal. Ja, wir haben damals, wo ich mich von meiner Frau getrennt habe, bin ich da ausgezogen und haben dieses Haus dann halt andersweitig vermietet, weil ich es mir finanziell also nicht leisten konnte. Und das ging auch die erste Zeit ganz gut, war auch Friede, Freude, Eierkuchen und dann fingen die auf einmal an, also keine Miete mehr zu bezahlen. Also das Haus bestand aus einer großen Wohnung oder waren da mehrere Wohnungen? Waren zwei Familienhaus mit zwei getrennten Wohnungen, also praktisch oben eine große Wohnung und unten eine kleine Wohnung. Und in beiden Wohnungen hattest du Nomaden, Mietnomaden? Genau, richtig. Was für ein komischer Zufall. Ja, was für ein komischer Zufall, weil die waren beide auch noch bekannt gewesen, die da wohnten. Ach so, die waren befreundet gewesen. Ach so, die haben sich gegenseitig einen Tipp gegeben, hier könnte man da einziehen oder wie? Ja, genau, die hatten praktisch, weil wir uns damals getrennt hatten, meine Ex-Frau und ich, hat praktisch die unten, das war eine Bekannte von uns, hat gesagt, ja, die Wohnung muss ja wieder vermietet werden und dann ist halt die eine Freundin von ihr da eingezogen. Das war also ein gleichgeschlechtliches Ehepaar gewesen, die beiden Damen. Ja. Und was nachher rauskam, dass die also dafür bekannt sind, dass die halt solche Sachen machen. Und die anderen? Ja, und die anderen, das war halt ein normales Ehepaar, so ein Hetero-Ehepaar, die unten wohnten. Aber die sich irgendwie kannten? Die kannten sich durch ihre Clique da, wo die immer mit unterwegs waren. Wie lange haben die beiden Paare jetzt in diesem Haus, in diesen Wohnungen gelebt? Fast 2 Jahre, muss man sagen. Und du hast in den 2 Jahren keinen Pfennig Miete bekommen? Am Anfang schon, aber nachher eben nicht mehr. Da wurde halt die Mietzahlung eingestellt und die hatten halt das Geld auch vom Amt bekommen, die Miete, weil das eben Hartz-IV-Empfänger waren durch Umschulung und sowas. Ja. Und die hatten halt die Miete erst an mich überwiesen vom Amt und dann haben die da angerufen und haben halt gesagt, so, ja, wir möchten jetzt ab sofort die Miete wieder selber an den Vermieter weitergeben. Aber das war genau der Punkt, das ist nicht geschehen. Das ist dann nicht geschehen, nee. Und man sieht ja im Fernsehen auch mal so schreckliche Geschichten, wo die Vermieter, wo es ganz, ganz lange dauert, bis man dann diese Leute raus hat. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis die draußen waren? Die haben das dann praktisch so gemacht, die haben dann irgendwann sich eine andere Wohnung gesucht und sind dann praktisch in der Nacht- und Nebelaktion die eine Partei halt ausgezogen. Ohne irgendwie Geld zu hinterlassen, die Schlüssel zu hinterlassen, sind halt abgehauen. Ja, aber wie lange hast du gebaggert quasi, dass sie abhauen? Wie lange hast du Druck ausgeübt? 5 bis 6 Monate ungefähr das gedauert. Mhm. Und wie sah die Wohnung aus, als die dann weg waren? Ja, ziemlich viel Müll hinterlassen und auch ziemlich viel Tapeten runtergerissen und all sowas halt, ne? Also recht kaputt und verwohnt sah die Wohnung aus. Ja, man musste schon wieder ein bisschen Geld reinstecken, um die Wohnung halt wieder wohnbar zu machen, sagen wir es mal so. Und die anderen, wie war das da? Die anderen sind dann also irgendwann ausgezogen und haben normal gekündigt und sind dann halt ausgezogen. Mhm. Und wieso musstest du jetzt wegen dieser Mietnomaden das Haus verkaufen? Ja, weil ich danach praktisch wieder vermietet hatte, neu. Und die kriegten halt auch das Geld vom Amt und das ging dann auch erst wieder an mich. Alles gut und schön. Mhm. Und dann kam man so langsam dahinter, dass die praktisch das Wohngeld halt auslief. Die kriegten also nur so ein Teil Wohngeld. Mhm. Und dann haben die das halt auch erst das Amt an uns überwiesen. Und die haben das halt auch wieder umgelegt, von wegen, dass das Geld dann halt von denen direkt an uns überwiesen werden, also nicht also überwiesen werden facto, sollte. De facto hast du da ein riesengroßes Verlustgeschäft gemacht die ganze Zeit. Sozusagen. Ja. Also hätte ich das so weiterlaufen lassen, hätte ich praktisch Insolvenz anmelden können, theoretisch. Ja, wie kann man sich denn vor Mietnomaden schützen? Wie geht das? Es gibt mittlerweile, also ich gucke, mittags habe ich mal eine Folge gesehen, Verklag mich doch, auf Vox ist das so eine neue Doku-Soap. Mhm. Und es gibt mittlerweile so eine schöne Seite, die nennt sich, glaube ich, mietnomaden.de oder mietnomaden.eu. Mhm. Und da kann man also so die Leute, wenn man da schlechte Bekanntschaften mitgemacht hat, halt eintragen. Ach so. Damit praktisch andere Leute gewarnt werden vor denen. Besteht natürlich auch die Gefahr der Denunziation. Da kann ja jeder dann irgendwas eintragen und ja, man muss das schon belegen können. Man muss halt es belegen können, naja. Also finde ich, also da sieht man, wie gesagt, ja manchmal ganz, ganz gruselige Sachen, wie die Wohnungen dann versaut sind und zerstört fast sozusagen. Bei den Vorigen haben wir es halt so schlimm gehabt, die haben halt im Haus gefragt, ob sie noch was renovieren dürften. Da habe ich gesagt, klar, tut aber nicht Not. Mhm. Hab dem praktisch das Material besorgt und habe gesagt, Arbeitslohn gibt's dafür nicht. Ihr wohnt da drin, ihr wollt es halt schön haben, dann müsst ihr es euch halt selber renovieren. Mhm. Mhm. Und dann haben die halt, ich stand mit meiner Mutter und meinem Vater alleine da. Und die haben dann halt 6 Freunde gebracht, die dann halt ausgesagt haben, ja, wir haben ja renoviert. Und uns ist zugesagt worden, dass der Arbeitslohn falsch mit der Miete verrechnet wird, also gibt's gar nichts. Ich hatte jetzt verstanden, dass deine Eltern nicht mehr in dem Haus wohnen. Nee, die wohnen da auch nicht mehr drinne. Ja. Und die haben, meine Mutter hatte mir das praktisch vermacht, das Haus. Ach so, deine Eltern sind verstorben. Nein, die leben noch, aber die hatte mir das halt vermacht. Ach so, was bedeutet das jetzt für dich, dass du dieses Haus hast verkaufen müssen? Ja, es hing schon ein Teil Erinnerungen dran. Da war halt das Geburtshaus von meiner Mutter und war halt das Haus von meiner Oma gewesen. Mhm. Und ja, so ein bisschen schwer ist einem schon abgegangen. Aber im Endeffekt, immer nur Geld drauflegt, weil man ja die Miete, weil man keine Miete kriegt, man muss die Nebenkosten halt an die Stadtwerke bezahlen und Strom, ja. Elektrizität und sowas alles. Kommt und legt im Endeffekt nur Geld drauf. Ja, ja, ja. Musste man halt leider diesen Schritt gehen halt, ne? Ja, Thorsten, was sieht man da für eine Lehre raus für dich? Die Lehre ist, egal an wen man vermietet, egal ob man das Geld vom Amt kriegt, man kann Glück haben, aber man kann auch auf die Schnauze fallen. Ja, du guckst den Leuten nicht hinter die Stirn, ne? Wenn die auch sehr freundlich auftreten und sich gut verkaufen. Genau. Aber das Schlimmste ist, wenn man dann beim Amt mal nachfragt, warum die Miete nicht kommt und das Amt sagt dann noch zu einem, ich darf keine Auskunft zu geben, wir haben unsere Schuldigkeit getan, dann müssen sich mit denen auseinandersetzen. Finde ich es eigentlich traurig, dass, sag ich mal, Steuergelder, wo unser eins hart für arbeiten muss, und Leute es wirklich notdürftig haben, praktisch für Eigengebrauch praktisch verbaselt werden dürfen. Ne? Gut, hoffen wir, dass dir nie wieder sowas passiert, Thorsten. Alles Gute wünsche ich dir. Ich habe jetzt kein Haus mehr, ich wohne jetzt in dem Miethaus von meinen Eltern und habe da meine Ruhe und brauche mich da nicht ärgern. Alles Gute, Thorsten. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Heute Christoph Gellert. Am Montag sind wir wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann mit einer freien Themennacht. Und ich sage euch nochmal, unsere Facebook-Aktion nächste Woche, Donnerstag, 3. Mai zwischen 19 und 20 Uhr, stehe ich zum Talk- und Chat bereit. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, gutes Wochenende. Bis Montag. Tschüss.